Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 8. Oktober 97. Nur ein paar Worte vorläufig über den ersten Eindruck des Almanachs. Unter deinen Gedichten, die ich noch nicht kannte, ist mein Liebling der Gang nach dem Eisenhammer. Unter den Goetheschen finde ich am meisten Geschmack an dem neuen Pausias. Die Braut von Korinth ist von großem Werte, hat aber eine gewisse Dunkelheit, die vielleicht absichtlich ist, aber bei mir die Wirkung stört. Unter deinen kleineren Gedichten lieb ich besonders das Geheimnis und die Worte des Glaubens. Mich wundert, dass du die Ballade gering zu schätzen scheinst, und das umso mehr, da dir meines Erachtens diese Gattung vorzüglich gelingt. Was sie von dem sogenannten epischen Gedicht unterscheidet, ist, deucht mich, bloß der kleinere Umfang. Ich muß etwas weiter ausholen, um mich hierüber zu erklären. Das Wesen eines selbstständigen Gedichts besteht, deucht mich, in der höheren Natur des Dichters, die sich an irgendeinem Stoffe versinnlicht. Hier gilt nur subjektiver Wert. Das Objekt soll nie um seiner selbst willen dargestellt werden, aber der subjektive Wert soll erscheinen, und dies geschieht entweder in einem Zustande der Betrachtung oder Empfindung, lyrisches Gedicht, oder in einer Schöpfung, episches und dramatisches Gedicht. Hier erkennt man den Schöpfer aus seinem Werke, wenn er die ganze Fülle seiner Kraft darin verherrlichte. Es mag nun die Welt, in der er lebt und herrscht, von größerem oder kleinerem Umfange sein. Auch eine einzelne Begebenheit kann einen Stoff enthalten, der die Liebe des Dichters entzündet. Daher das innige Band zwischen Subjekt und Objekt, das Eindringen in das Mark des Stoffes, kurz, der Geist in der Behandlung. Von ganz anderer Art ist die Geschicklichkeit, mit der die äußere Form der Poesie zu einem fremdartigen Zwecke gebraucht wird. Dahin gehört die Fabel, das Lehrgedicht, die Beschreibung, die Epistel, die Erzählung. Zu solchen Erzählungen würde ich den Handschuh nicht rechnen. Er ist ein selbstständiges poetisches Gemälde, teils Tierstück, teils Ritterstück. Dagegen gibt es Geschichten, die an sich selbst durch einen überraschenden Ausgang, durch irgendeine seltene Erscheinung, durch rührende oder lächerliche Kontraste die Aufmerksamkeit anziehen. Hier kommt es darauf an, den Stoff rein, klar und vollständig zu geben und in der Erzählung einen passenden Ton zu wählen und diesen durchaus festzuhalten. Licht und Wärme, Breite und Tiefe rechne ich mehr zu den Lehrgedichten, die Worte des Glaubens zu den lyrischen Gedichten der Betrachtung. Dass du den Schluss des Handschuhs geändert hast, deucht mich ein Gewinn, teils wegen des Ritterkostüms, teils weil dadurch die letzte Zeile mehr gehoben wird. Der Fröner statt des Philisters ist zwar edler und dem Sprachgebrauch angemessener, aber das Wort der Fröner sagt nicht alles, was man sich nach Lesung der Reime bei Philister denkt. Es ist schade, dass wir kein gleichbedeutendes Wort haben. Von den anderen Gedichten nächstens. Schlegel scheint nicht weiter gekommen zu sein. Von Humboldts weiß ich nichts weiter, als dass sie mit Anfang des Oktober von Wien abreisen wollten. Eine andere Adresse hat er mir noch nicht gegeben. Im September schrieb er mir, dass ich noch einen Brief nach Wien schicken sollte. Dies habe ich getan und seit der Zeit keine Nachricht weiter erhalten. Dein Körner.